Erster dankt dem Herrn und ruft seinen Namen. Er zählt allen Menschen von seinen Taten. Zweiter singt Lieder für ihn. Sprecht über alle seine großen Wunder. Dritter seid stolz auf seinen heiligen Namen. Alle Menschen, die Gott suchen, sollen sich freuen. Vierter fragt nach dem Herrn und seiner Kraft. Sucht immer seine Nähe. Fünfter denkt an die Wunder, die er getan hat. Denkt an seine Zeichen und seine Worte. Sechster, ihr seid Kinder von Abraham und Jakob. Ihr seid seine Diener und seine Erwählten. Siebter, er ist der Herr, unser Gott. Er entscheidet über die ganze Welt. Achter, er denkt für immer an sein Versprechen. Er hält sein Wort für viele Generationen. Neunter, er machte eine Abmachung mit Abraham. Er gab Isaak ein festes Versprechen. Zehnter, er gab dieses Gesetz auch Jakob. Es ist ein ewiger Vertrag für Israel. Elfter, er sagte, ich gebe euch das Land Kanaan. Es wird euer Eigentum sein. Zwölfter, damals waren sie nur eine kleine Gruppe. Sie waren Fremde in diesem Land. Dreizehnter, sie reisten von einem Volk zum anderen. Sie zogen von einem Land zum nächsten. Vierzehnter, er ließ niemanden sie schlecht behandeln. Er bestrafte Könige wegen ihnen. Fünfzehnter, er sagte, berührt meine Diener nicht. Tut meinen Propheten nichts Böses. Sechzehnter, dann kam eine Hungersnot in das Land. Es gab kein Brot mehr zum Essen. Siebzehnter, aber er schickte einen Mann voraus. Josef wurde als Sklave verkauft. Achtzehnter, sie legten Ketten an seine Füße. Sein Hals war in Eisen gelegt. Neunzehnter, das blieb so, bis seine Worte wahr wurden. Die Botschaft des Herrn prüfte ihn. Zwanzigster, der König schickte jemanden und ließ ihn frei. Der Herrscher befreite ihn. Einundzwanzigster, er machte ihn zum Chef über sein Haus. Er regierte über seinen ganzen Besitz. Zweiundzwanzigster, er sollte den Anführern Befehle geben. Er sollte die alten Männer weise machen. 23. Dann kam Israel nach Ägypten. Jakob lebte als Gast im Land Hem. 24. Gott machte sein Volk sehr groß. Sie wurden stärker als ihre Feinde. 25. Die Ägypter änderten ihre Meinung und hassten sein Volk. Sie waren böse zu seinen Dienern. 26. Er schickte seinen Diener Mose. Er schickte auch Aaron, den er wählte. 27. Sie zeigten Gottes Zeichen. Sie taten Wunder im Land Hem. 28. Er schickte Dunkelheit und es wurde finster. Aber sie hörten nicht auf ihn. 29. Er machte aus ihrem Wasser Blut. Alle Fische im Wasser starben. 30. Überall im Land gab es Frösche. Sie waren sogar in den Zimmern der Könige. 31. Er gab einen Befehl und Fliegen kamen. Es gab Mücken im ganzen Land. 32. Er schickte Hagel statt Regen. Es gab Feuer und Blitze in ihrem Land. 33. Er machte ihre Weinstöcke und Feigenbäume kaputt. Er zerstörte die Bäume im Land. 34. Er gab einen Befehl und Heuschrecken kamen. Es waren sehr viele Tiere. 35. Sie fraßen alle Pflanzen im Land. Sie fraßen alles auf den Feldern. 36. Er tötete alle ersten Söhne im Land. Er nahm ihnen ihre ganze Kraft. 37. Er führte sein Volk mit Silber und Gold heraus. Niemand in den Stämmen war schwach. 38. Die Ägypter waren froh, als sie gingen. Denn sie hatten große Angst vor ihnen. 39. Er machte eine Wolke als Schutz über sie. Ein Feuer gab ihnen nachts Licht. 40. Sie fragten nach Essen und er schickte Vögel. Er gab ihnen Brot vom Himmel. 41. Er öffnete einen Felsen und Wasser kam heraus. Es floss wie ein Fluss durch die Wüste. 42. Denn er dachte an sein heiliges Versprechen. Er dachte an seinen Diener Abraham. 43. Er führte sein Volk mit Freude heraus. Seine Erwählten sangen vor Glück. 44. Er gab ihnen das Land von anderen Völkern. Sie bekamen, was andere erarbeitet hatten. 45. So sollten Sie seine Regeln halten. Sie sollten auf seine Gesetze hören. Lobt Gott.